Schwangerschaftsprobleme. Schwangerschaftsprobleme zeigen immer eine Ablehnung des Kindes. Eine solche Behauptung wird bestimmt von jenen am heftigsten zurückgewiesen, bei denen sie am stärksten zutrifft. Doch wenn uns an der Wahrheit gelegen ist, wenn wir uns wirklich erkennen wollen, dann müssen wir erst einmal von unseren üblichen Wertmaßstäben loslassen. Sie sind es nämlich, die unserer Ehrlichkeit am meisten im Wege stehen. Solange man davon überzeugt ist, dass man nur eine ganz bestimmte Haltung oder Verhaltensweise haben darf, um ein guter Mensch zu sein, wird man all jene Impulse, die nicht in dieses Schema passen, zwangsläufig verdrängen. Diese verdrängten Impulse sind es, die als körperliche Symptome wieder die Wahrhaftigkeit ins Gleichgewicht bringen. Wir möchten diesen Zusammenhang immer wieder betonen. Damit man sich nicht durch ein zu schnelles, aber in meinem Falle trifft das bestimmt nicht zu, selbst betrügt. Kinderkriegen gehört ja gerade zu den sehr stark gewerteten Themen, weshalb hier so manche Unehrlichkeit sich in Symptome verwandelt. So zeigt ein Abgang, dass man das Kind wieder loswerden will. Er ist eine unbewusste Abtreibung. In milderer Form zeigt sich die Ablehnung des Kindes in der fast üblichen Übelkeit und vor allem im Schwangerschaftserbrechen. Dieses Symptom tritt besonders häufig bei sehr zarten und schlanken Frauen auf, denn die Schwangerschaft bewirkt bei ihnen einen kräftigen Schub weiblicher Hormone, Östrogene. Doch gerade bei Frauen mit geringer weiblicher Identifikation löst dieser hormonale Einbruch der Weiblichkeit Angst und Abwehr aus, die sich in Übelkeit und Erbrechen manifestiert. Die generelle Häufigkeit von Unwohlsein und Übelkeit während einer Schwangerschaft zeigt lediglich, wie generell die Erwartung eines Kindes neben der Freude auch Ablehnung auslöst. Dies ist ganz verständlich. Bedeutet doch ein Kind eine ganz ungeheure Umstellung des bisherigen Lebens und die Übernahme einer Verantwortung, die anfangs sehr wohl Angst auslöst. In dem Maße, in dem man jedoch diese Konflikthaftigkeit nicht bewusst bearbeitet, sinkt die Ablehnung in den Körper.